Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 27. Mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn. Und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Gott segne dieses Wort. Wahres Kennen. In diesem Bibelvers hier aus dem Matthäusevangelium im 11. Kapitel lernen wir mehr über wahres Kennen und was es bedeutet, Jesus, Gott und Jesus zu kennen. Und hier ermutige ich euch nochmal selber, das selber nochmal nachzulesen. Denn wir haben hier eben, das ist ein Gebet, das Jesus spricht, ein Dankgebet. Und geht mal selber rein, lest mal selber Vers 25 bis 27 durch. Und es geht hier um wahres Kennen. Und wenn es hier steht, eben mein Vater hat mir Vollmacht über alles gegeben, dann spricht natürlich Jesus von Gott dem Vater. Also die erste Person der Dreifaltigkeit, Jesus Christus, ist natürlich der Sohn, die zweite Person der Dreifaltigkeit und die dritte Person der Dreifaltigkeit ist der Heilige Geist. Und wie gesagt, der Heilige Geist ist eben die dritte Person, ist eine Person, genau wie Gott der Vater, Gott der Sohn, unser Jesus Christus ist. Und wichtig ist hier zu verstehen, dass eben wahres Kennen, dass eben außer Jesus Christus niemand Gott kennt. Niemand, kein anderer Mensch. Und das ist entscheidend zu verstehen, denn nachdem eben Jesus Christus als Gott im Fleische am Kreuz gestorben ist, ja, am Kreuz für unsere Sünden und das Böse, Sünde, Tod und Teufel und das Böse ein für alle Mal besiegt hat und dann am dritten Tag wieder auferstanden ist, bei der Wiederauferstehung, dann in den Himmel gefahren ist, ja, und uns den Heiligen Geist geschickt hat, in der Nachfolge sehen wir das dann eben, dass wahres Kennen und wahres Erkenntnis, dass wir Gott kennen, ist eben nur möglich in und durch Jesus Christus. Und Jesus ist unser Dreh- und Angelpunkt. Und warum er uns den Heiligen Geist geschickt hat, ist, dass er nämlich dadurch, dass wir als reue Gesünder zu Christus kommen, den Heiligen Geist empfangen, also die dritte Person der Dreifaltigkeit. Und er spricht uns ins Herz, alles das, was Jesus Christus ihm sagt. Und so ist es zum Beispiel so, dass wir eben hier sehen, dass Jesus alle Menschen zu sich ruft und dann sich denen offenbart, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Also es geht darum zu verstehen, dass Jesus Christus, wir, die in einer persönlichen Beziehung zu Christus stehen, der Heilige Geist in und durch uns wirkt und uns hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen und auch Christus zu kennen. Und es ist hier sehr entscheidend zu verstehen, dass wir eben in die Evangelien gehen, ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und immer wieder tagtäglich möglicherweise, ja, also in die Bibel gehen und alles, was wir können, über Jesus Christus zu lesen und zu verstehen. Denn nur dadurch können wir nicht nur Christus kennen und wahrnehmen und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen, in Wort und Gebet, aber eben auch dann eben erfüllen, was unser Jesus Christus vorhat in unserem Leben. Ja? Durch die dritte Person des Heiligen Geistes. Christus spricht das durch den Heiligen Geist in unsere Herzen und leitet uns tagtäglich. Ja? Er zeigt uns seinen Willen, was er in und durch uns erreichen will. Die Möglichkeiten, den Zeitrahmen bestimmt er auch und teilt uns den mit. Und wie gesagt, das geht eben nur in Stille, dass wir still auch zuhören in unseren Gebeten und hören, wie der Heilige Geist uns ins Herz spricht. Und ja, darauf kommt es an. Es ist also alles, was Jesus Christus tut und er hilft uns nicht nur also Wahrheit zu erkennen und das Wahre zu erkennen, aber vor allem ihn auch zu erkennen, unseren Herrn Jesus Christus. Und lest mal alles, was ihr könnt in den Evangelien über Jesus Christus Und vor allem seine Worte, was Jesus Christus sagt. Nicht nur, was er tut, aber vor allem auch, was er sagt. Und sein Wort ist eben Gottes die ewige Wort. Und das bleibt bestehen. Ja? Auch wenn Himmel und Erde dann vergangen sind, am jüngsten Tag, wenn Jesus Christus wiederkehrt, so haben wir doch die Möglichkeit, eben zu erkennen, was Gott vorhat in unserem Leben. Und Jesus Christus macht uns das klar. Wie das sich genau ausdrückt, ist unterschiedlich, wie gesagt, von Person zu Person. Und die Situationen sind unterschiedlich. Und das weiß unser Jesus Christus aber auch. Und der Heilige Geist hilft uns, besonders Entscheidungen zu treffen und auch Gottes Perspektive und Gottes Zeitrahmen zu sehen für jede spezielle Situation und für jeden Menschen. Jeder, der als reuiger Sünder zu Jesus kommt, in unserer persönlichen Beziehung. So als Beispiel wird der Heilige Geist, die Person der Dreifaltigkeit, nicht zum Beispiel den 10 Geboten in keinster Weise widersprechen. Ja, also wenn man überlegt, soll ich dies oder das tun oder nicht, dann wird uns der Heilige Geist niemals, ich wiederhole, niemals irgendetwas ins Herz sprechen, was nicht von Jesus Christus kommt. Also was von Gott im Himmel sozusagen kommt, von Jesus Christus kommt. Denn Jesus Christus sieht Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und sieht Dinge in Weisen, wie wir wie das nicht wahrnehmen können. Aber er hilft uns, wir, die wir uns ihm unterordnen und ihm zuhören, seine besten Entscheidungen für uns zu treffen. Und manchmal sind wir vielleicht in Eile oder wir wollen etwas ganz eilig wissen. Ja, sicher kann er die Entscheidung auch uns dann ins Herz sprechen. Aber das ist so eine Art Wahrnehmung, wenn etwas nicht in Gottes Willen ist. Also wird es zum einen die 10 Gebote nicht widersprechen. Ja, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst, wie Jesus das zusammenfasst. Und vor allem, du sollst Gott den Vater ehren mit all deiner Kraft, Herz, Leib, Seele und Kraft, ja, und Stärke. Und diese beiden Gebote werden nie, weder das eine noch das andere, kompromittiert oder verneint werden oder in irgendeiner Weise verletzt werden. Ja, diese beiden Gebote. Und so können wir anfangen in unserer Entscheidungsfindung. Und manchmal ist es auch so, dass der Heilige Geist uns auch helfen kann, unsere Anliegen, also das, was wir wollen, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Träume, auch damit zu helfen. Ja, unsere Herzensangelegenheiten, da hilft uns der Heilige Geist auch. Ja? Und auch so kommen wir dann zum wahres Kennen. Wir kennen und erkennen Jesus Christus immer mehr und mehr. Und andere Menschen erkennen auch Jesus Christus in und durch uns. Wir mögen das möglicherweise gar nicht wahrnehmen, aber andere tun das schon. Und ja, darauf kommt es an. Das heißt nun nicht, dass uns, wenn wir als Christen, dass alle Menschen sich uns zuwenden, wenn wir zu Christus kommen. Nein, es kann auch sein und es ist oft so, dass eben sich Menschen auch abwenden von uns. Und wir müssen verstehen, dass das eben nicht wir sind, wir persönlich, sondern das ist Jesus Christus, ist unseren Herzen. Und andere Menschen Christus sehen, aber sich von Christus abwenden, leider. Und das ist eben auch wichtig zu verstehen. Der Heilige Geist hilft uns auch damit. Und auch wenn wir manchmal gar nicht wissen, wofür wir beten sollen, dann betet der Heilige Geist für uns. Ja? Also, das ist wahres Kennen. Und wir können auch mal sagen, dass wir nicht auch zugeben, wir wissen nicht, lieber Heiliger Geist, lieber Jesus, lieber himmlischer Vater, wir wissen nicht, wofür wir beten sollen. Bitte bete doch für mich. Und der Heilige Geist tut das und hilft uns dann. Ja? Und wie gesagt, in der Entscheidungsfindung dann nochmal. Also wenn wir beten für eine Sache oder dies, soll ich dieses oder jenes tun und wir eine Schwere im Magen haben. Ja? Also, oder wenn wir ganz klar hören in unserem Magen und in unserem Herzen, nein, dann ist nein bedeutet nein aus Christus Sicht. Oder wenn er uns ganz klar sagt, ja, das wollen wir tun, dann tun wir gut daran, noch ja, ein bisschen zu warten und uns nicht zu überstürzen in eine Entscheidung, um sicherzugehen, dass das auch wirklich von Christus ist, der Heilige Geist und nicht irgendein anderer einen anderen Ursprung hat. Ja? Darauf kommt es an. Und wenn es still ist, das kann auch oft sein, dass der Heilige Geist still ist in unseren Herzen und wir hören nicht, wir sind zwar ruhig im Gebet und wir sind in der Bibel tagtäglich Und oftmals ist der Heilige Geist auch leise. Dann kann es sein, es kann viele Gründe sein. Ein Grund ist natürlich, wenn wir verborgene Sünde haben oder denken, dass wir irgendwie Sündhaftigkeit und Sünde verstecken können vor Gott, dann ist das mit hoher Sicherheit das Erste, was uns unser Jesus Christus ermahnt und aufruft, ihm zu überlassen. Wir geben Jesus Christus unsere verborgenen Geheimnisse, unsere Sünde rüber. Wir gestehen, wir beichten ihm das unserem Jesus Christus und das tun wir nur ihm gegenüber. Das müssen wir nicht anderen Menschen gegenüber tun. Jesus Christus hilft uns dann loszulassen von der Sünde. Und das kann eben auch ein bisschen Zeit dauern, wenn wir einen längeren Zeitraum in Sündhaftigkeit gelebt haben und Schwierigkeit haben, uns davon abzuwenden. Seid guten Mutes. Das dauert manchmal ein bisschen länger, ja. Und auch da hilft uns dann der Heilige Geist, uns zu heilen, ja, von der Sündhaftigkeit und uns dann abzuwenden von der Sünde. Und das geht, wie gesagt, eben auch nur durch tagtägliches Gebet und auch natürlich in Gottes Wort zu sein, in der Bibel. Und darauf kommt es an. Und so und auch nur so können wir Jesus Christus erkennen. Und ja, das ist also wahres Kennen, Jesus Christus kennen. Und Jesus Christus kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für deine Wahrheit aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, wahres Kennen. Du bist unser Herrgott, Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden, unser Menschensohn und bist vor unserem Kreuz gestorben und hast uns den Heiligen Geist geschickt, sodass wir eben dich kennen, nicht nur kennenlernen können, aber auch besser kennen. Und du hilfst uns dann auch in unserer Entscheidungsfindung und leitest uns immer auf dem rechten Weg, wenn wir uns dir unterordnen und auch uns deinem Zeitrahmen, was du vorhast, deinen Zeitrahmen und deinen Absichten unterordnen und nicht das tun, was wir selber wollen oder andere Menschen wollen, aber das tun, was du willst. Und du machst uns das immer klar und sprichst uns das ins Herz. Und Nein ist Nein. Und wenn du still bist in unseren Herzen, das ist auch Nein, das ist nicht Ja. Und du hilfst uns auch sogar, für uns zu beten durch den Heiligen Geist. Wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, betest du für uns. Das ist auch ein Segen und Geschenk. Danke, Herr Jesus. Und auch, dass du uns auch unsere Anliegen, unsere Herzensangelegenheiten ändern kannst, falls es nötig ist. Und dass wir auch gut daran tun, dir da zu folgen und alles, was uns betrifft, unser Leben, unsere Situationen und Schwierigkeiten dir hervorzubringen, dir zu sagen, was los ist. Und du hilfst uns in all diesen Angelegenheiten. Und das ist wahres Kennen. Und wir danken dir, Jesus, für all dieses und beten dies in deinem gleichen Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist deine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.